Alles Profisportler. Die Jäger und Sammler waren also Tier-, Pflanzen- und Steinexperten, aber sie mussten sich auch mit dem eigenen Körper auskennen und lernen, ihn optimal zu nutzen. Sie konnten sehr viel besser hören und sehen als wir und waren um einiges sportlicher. Wenn sie durch den Wald liefen, lauschten sie auf das leiseste Rascheln im Unterholz. Es könnte ja eine Schlange sein. Sie liefen mit Scannerblick zwischen den Bäumen hindurch und erspähten selbst im dichtesten Laub Früchte, Bienen und Vogelnester. Sie schnupperten in die Luft und konnten ganz genau sagen, ob sich ein Tiger näherte oder ein Reh entfernte. Und wenn sie vorsichtig von einer Beere kosteten, erkannten sie am Geschmack, ob sie giftig war oder nicht. Wollten sie einen Bogen bauen, tasteten sie verschiedene Bäume ab und prüften sorgfältig die Biegsamkeit und Stärke der Zweige. Ihre Fingerkuppen entschlüsselten im Nu alle wichtigen Informationen des Holzes. War es brüchig oder elastisch, hart oder weich? Würde es schnell splittern oder eignete es sich für Pfeil und Bogen? Um Raubtiere nicht auf sich aufmerksam zu machen, bewegten sich die Jäger und Sammler fast lautlos. Außerdem konnten sie extrem schnell rennen. Sie mussten nicht mal abbremsen, wenn sie über Felsbrocken und Baumstümpfe hechteten oder einem Dornengestrüpp auswichen. Gingen sie irgendwo in Lauerstellung, konnten sie stundenlang reglos ausharren, lauschen und beobachten. Ja, sie kratzten sich nicht einmal zwischendurch die Nase. Mit anderen Worten, die steinzeitlichen Jäger und Sammler waren auf vielen Gebieten absolute Profis. Wir fühlen uns unseren Vorfahren ja oft überlegen, eigentlich in allem. Und natürlich ist unsere moderne Gesellschaft viel gebildeter und fortschrittlicher als die damalige. Wir produzieren schließlich Autos, Computer und Raumschiffe. Aber der einzelne Mensch hat heutzutage weniger Kenntnisse und Fähigkeiten als ein Steinzeitmensch. Oder kannst du dir ein Auto, einen Computer und ein Raumschiff zusammenbauen? Das dürfte schwierig sein, so ganz alleine. Selbst in den Fabriken, in denen diese Dinge produziert werden, beherrscht der einzelne Arbeiter meist nur eine einzige, eingeschränkte Tätigkeit. Er kann zum Beispiel die Maschine bedienen, die die Autoreifen herstellt, hat aber keine Ahnung, wie man einen Motor, ein Lenkrad oder Scheinwerfer baut. Und so ist es in allen Berufen. Was musst du wissen, um ein Flugzeug zu fliegen oder ein Geschichtsbuch wie dieses zu schreiben, das du gerade hörst? Du musst dich auf einem Gebiet sehr gut auskennen, aber für den ganzen Rest bist du auf die Hilfe anderer angewiesen. Und die sind auch wieder nur in einem Bereich Experten. Leute, die Geschichtsbücher schreiben, kennen sich in Geschichte aus. Deshalb heißen sie Geschichtswissenschaftler. Aber sie könnten niemals ihr Essen jagen und sammeln, ihre Kleidung selbst schneidern oder sich ein Haus bauen. Sie schreiben einfach nur Bücher. Und weil Leute ihre Bücher kaufen, verdienen sie Geld. Damit können sie sich dann Essen, Kleidung und eine Wohnung leisten. Würdest du jedoch einen Geschichtswissenschaftler im Dschungel aussetzen, er wäre ruckzuck verhungert oder von einem Tiger gefressen, weil er außer Bücherschreiben eben nichts kann. Und das ist im Dschungel nicht sehr hilfreich.